Gerhard Hauptmann hat Die Ratten eine Berliner Tragikomödie genannt. Regisseur Michael Thalheimer hat sie auf das menschliche Drama noch enger verdichtet. Der ehemalige Theaterdirektor Harro Hassenreuther hat auf seinem Dachboden einen Theaterfundus eingerichtet und erteilt privaten Schauspielunterricht. Auf diesem Dachboden wird auch der fatale Handel geschlossen. Frau John, deren Neugeborenes gestorben ist, kauft dem schwangeren Dienstmädchen Pauline Piperkaka das ungewollte Kind ab und gibt es als ihr eigenes aus. Als Pauline den Handel bereut und das Kind wiederhaben möchte, reagiert Frau John panisch. Sie tauscht das Baby gegen das todkranke Kind ihrer Nachbarin aus und stachelt ihren verbrecherischen Bruder Bruno auf, Pauline Angst einzujagen. Na ja doch, freilich. Ich sag dir, Pauline. Ich spring im Landwehrkanal und versaufe. Pauline, warum denn? Warum denn, Pauline? Geben Sie Obacht. Hören Sie um Jottes Willen mal ein ganzen einziges. Bloß mal einen ganzen kleinen Ohrenblick auf mir und passen Sie darauf auf, was ich Ihnen vorstelle. Ich habe ihn nur leicht angesehen und habe ihn auf den Kopf drauf gesagt. Stimmt's? Habe ich ihn auf den Kopf drauf gefragt? Stimmt's, kleines Aas? Der will nichts von wissen. Der tät hier allen, der tät hier viele Millionen Mädchen so. Und dann habe ich gesagt. Was habe ich gesagt? Komm, habe ich gesagt, ich will dir helfen. Zu Hause kann ich mir ja nun ganz natürlich nicht blicken lassen, so wie ich verändert bin. Mutter schreit doch auf den ersten Blick. Vater haut mir Kopf an die Wand und schmeißt mir Straße. Und Geld habe ich nur ebenfalls auch weiter, nur weiter kennst nicht. Fräulein, mein Mann ist Maurerpolier. Fräulein, ihn ist geholfen und so desselbigen Leichen auch mir. Außerdem ist Paul, was mein Mann ist geholfen. Wo sterben's ja an den Kindigen will, weil das unser Einzit, unser Adelbärtchen gestorben ist. Ihr Kind hat das gut wie ein eigenes Kind. Das Kind hat das gut. Und kein Mensch auf der ganzen Welt nicht braucht was von Wissen. Stürzte Landwehrkanal. Ich schreibe Zettel. Ich lasse Zettel zurück. Du hast mit deiner verfluchten Schlechtigkeit deine Pauline im Wasser getrieben. Denn soll er sehen, wie er mit seinem Mord aufgewiesen man meins wegen fertig wird. Bruno, was willst du denn? Ich denke, ich soll dir Fallen aufstellen. Hast du im Speck denn drin gemacht? Das ist bloß mein Bruder, das ist bloß mein Bruder, bleiben Sie, Mann. Junge, wie siehst du bloß wieder aus? Das Fräulein muss sich ja von nicht Angst kriegen. Schuberle, Buberle, ich bin gespannt. Mach auf den Boden und stell deine Mause fallen. Jawohl, das ist auch mal wieder so ein Geschäft zum Verhungern. Bist du wohl jene, wirst du mir in Frieden lassen? Habt ihr mal nicht, ich geh ja schon. Den mächtig Tiriaten nicht begegnen. Bei Nacht nicht und nicht mal bei Tage nicht. Gnade Jott, wo ich Bruno und hetze und der mal hinter ihn hinter ist. Adje, hier, ihr fällt mir nicht, Frau John. Pauline, ich hab Bruno mit Sorge und Kummer Tag und Nacht großgebracht. Ihr Kindlicken hattet noch 20 Mal besser. Also, Pauline, wenn es geboren ist, dann nehm ich das Kind. Und bei meine in Jott verstorbene Eltern, wo ich an Totensonntag immer noch und kein Mensch mich zurückhält nach Rüdersdorf je und Lichter auf Bedig Rebe anstecht. Das kleine Wurm soll es madig gut haben. Wie besser kein geborener Prinz und keine geborene Prinzessin haben du. Nee, mit meiner letzten Pfennig kauf mir Vitriol. Treffen, treff! Und hier ist ein Weibsbild, wo mit ihm geht. Treffen, treff! Mitten ins Gesicht. Treffen, treff! Brennt ihm ganze verfluchte hübsche Visage kaputt. Mir leicht. Brennt ihm Augen kaputt, wenn mit anderes Frauenzimmer geht. Treffen, treff! Haben wir betrogen, zu Jurunde gerichtet, haben mich Geld geraubt, haben mich Ehre geraubt, haben mich verfluchtiger Hund verführt, verlassen, belogen, in Elend gestoßen. Treffen, treff! Soll blind sein, Nase soll weggefressen sein, soll gar nicht mehr überhaupt auf Erde sein. Pauline, Pauline, bei meiner ewigen Seligkeit. Von Stund an, wo das kleine Wurm erstmal auf der Welt ist, ja? Von den Ohrenblick an, das soll es haben, als wenn es, ich weiß nicht, wo in Samt und Seide geboren wird. Ich hab mir das alles ausgedacht, das je zu machen, Pauline. Das je, sag ich Ihnen. Und weder Doktor noch Polizei noch ihre Wirte merkt was von. Und dann kriegen sie erst mal 123 Mark, was ich mir von der Dreine machen hier beim Direktor Hassenreuther abgespart habe, ausgezahlt. Nee, dann lieber bei den Wirten würdigen, verkaufen nicht. Wer redet denn von verkaufen, Pauline? Was habe ich Oktober vorigen Jahr bis heute den Tag vor Himmelsangst ausgestanden? Bräutigam stößt mir fort, Mietsfrau stößt mir fort. Was tue ich denn, dass man mich so verachtet und von den Leuten verflucht und ausstoßen muss? Ja, das sag ich ja, der kommt, weil der Deibel und sein Christus Heiler noch immer über ist. Lampen! Wisst ihr, wo du hingehörst? Na ja, ich hab doch bloß Lampen gesagt. Bist du verrückt, was hieß denn das, Lampen? Na, klingt das denn nicht an ein Eingangstier? Kehr nicht. Nur alle vertrocknete Kichenspinde. Dann schaff dir mal bessere Lauscher an. Wenn der Theaterfritze kommt, da kann er mir meins Wesen gleich engagieren. Quatsch nicht. Glauben Sie, Fräulein, ich habe im Zirkus Schumann einen dummen Aujus sein Esel dreimal runde Manege gebracht. Ja, das mache ich alles. Ich werde mich wohl fürchten. Josef Maria, wo bin ich denn? Fräulein, gehen Sie mal 10 Minuten, seien Sie gut. Was willst du denn mit die barmherzige Schwester? Das tät dir nichts an, verstehst du mich? Ich frage ja, Mann, weil du vor dem Mädchen so ängstlich eine Wand machen tust, sonst ist es nicht dauerhaftig Pomade. Ja, das soll ja auch immer Pomade sind. Was trägst du dir denn auf? Wo stoß ich dir denn? Was willst du? Ich muss jetzt zu meinem Braut, mir Schläfer. Hier geblieben und nicht von der Stelle. Bruno, du gehst auf schlechte Wehe. Ich will wohl immer die ganze Welt. Was willst du von mich? Und dann lass mal abtippeln. Danke, komm mal. Du bist zu nichts weiter Nizza, als dass eine Schwester, wo nicht richtig in Koppe ist, mit so einem Lump und Tagedieb Mitleid hat. Kann sind das denn Koppe manchmal nicht richtig wisst? Unser Vater hat oft zu mir gesagt, dass mit dich in Leben kein Staat weiter nicht zu machen ist und dittig dir sollte laufen lassen. Und mein Mann, vor so einem juten Mann darfst du dir nicht blicken lassen. Ihr wisst doch, Jette, das wisst ich doch alles, Jette, aber so einfach schiebt sich das nur eben nicht. Was wisst ihr, hä? Ich weiß, ich bin nicht in Zank zu ziehen auf die Welt gekommen. Na gut so, was wisst ihr? Von wegen der Ratten brauchst du mir nicht. Du willst bloß was mit die Dole vertussen. Verrat du in einst kleines Sterbenswort, dann mag ich dir kalt, dann bist du eine Leiche. Na, weißt du? Verstehst du? Ich mach mal Dinne. Fräulein Walburga, wer wird denn leider Lärm machen? Seien Sie mal friedlich, das bin ja bloß ich. Gott, hab ich aber einen ganz entsetzlichen Schreck bekommen, Frau John. Was suchen Sie denn halt an Sonntag hier? Wer ängstigt Sie denn? Sie müssen nicht davon Ihren Vater wissen, dass ich sonntags und wochentags hier oben mang die Kisten und Kasten zu tun hab. Mit Staub abbürsten und Motten auskloppen. Wenn ich lücklich mit die Theaterlumpen immer rum bin und fertig bin, fängt er doch immer wieder von Frischen an. Na, was ist nur gefährlich, geht los? Szenisch. Sie sehen ja aus wie ein Geist, Frau John. Na, kleines Gespenst, weshalb kommen Sie denn? Ich? Ich bin einfach spazieren gewesen. Na, dann sehen Sie mal wieder, der sofort kommen. Muss an der Arbeit. Sie brauchen Papa nicht sagen, dass ich hier oben gewesen bin. Ich hab wohl sonst nichts Besseres zu tun. Und sollte Herr Spitter nach mir fragen? Ja, und? Sind Sie so freundlich und sagen Sie ihm, dass ich hier gewesen, aber gleich wieder gegangen bin? Also Herrn Spitter soll ich jetzt sagen. Papa nicht? Um Gottes Willen nicht, liebste Frau John. Na, gib du bloß mal in Obacht. Manch einer hat ausgesehen wie du und ist aus der Gegend gekommen wie du, wo nachher eine Drajona-Straße in Rinn stehen oder ja eine Barnimstraße in der schwedische Jardin zu runtergegangen ist. Sie werden doch damit wohl nicht sagen wollen, Frau John, dass in meiner Beziehung zu Herrn Spitter etwas Unerlaubtes oder Ungehöriges ist. John? Frau John? John? John, Frau John! Oh Straßburg, oh Straßburg, du wunderschöne Stadt, darinnen ist begraben so mancher Soldat. Auf die Minute. Was doch die Dinger, wenn es darauf ankommt, pünktlich sind. Alice. Kleine Alice, na komm erst mal näher, kleine Alice, komm mal ans Licht. Ich muss doch sehen, ob du noch dieselbe kleine, schockcharmante, tolle Alice aus den besten Tagen meiner Direktionsperiode bist. Hoffentlich hast du das nicht vergessen. Schauen Sie, Direktor, Sie glauben doch nicht, dass ich undankbar bin. Mädel, du bist ja noch jünger geworden. Ja, aber weißt, arg finster hat's bei dir oben. Da bissel, Aro, wenn's möchte, Fenster aufmachen, so ein bissel eine schwere Luft. Pillikock saß auf Pillikocks Berg. Doch Mäus und Ratten und solch Getier aß Toms 7 Jahre lang für und für. Im Ernst, ich habe schwere und finstere Zeiten durch. Staub, Motten, Mottenstaub, das ist alles, was ich von meiner Kulturarbeit an der deutschen Außengrenze geerntet habe. Aber reden wir lieber von heiteren Dingen. Ich habe mit Vergnügen aus der Zeitung gesehen, dass du in Berlin engagiert werden sollst. Ich mache mir nichts draus, ich möchte lieber bei dir spielen. Das musst du mir versprechen, wenn du es wieder in der Direktion übernehmen tust. Das versprichst mir. Ich hab mir lang genug rumgeärgert. Berlin mag ich nicht. Yes, ist die Leid, das Komödiespiel. Weißt, ich hab immer bloß zu dir gehört. Geh, Hauer, sag's mir, was macht deine Frau? Therese geht's gut. Außer, dass sie aus Kummer und Sorge von Tag zu Tag dünner wird. Mädel, wie du duftest. Weißt du auch, dass du teufelsmäßig gefährlich bist? Meinst du, dass ich blöd bin? Na, freilich bin ich gefährlich. Sakra! Meinst du, ich sollte bei einer schönen Gegend 3 Stiegen hoch in einem muffigen Dach mit dir Rendezvous geben, wenn ihr nicht wisst, dass das für uns zwei ernst wie das andere gefährlich ist, wenn ich schon mal auf Schleichwegen gehe? Ja, siehst du, was hier so schleicht, kriecht, echt seufzt, schwitzt, treib auf, treib ab, allerhand dunkle Gewerbe treibt, was hier an Lichtscheuung Volk nistet, was hier an Nothunger Elend existiert, das ist auf keine Kuhhaut zu schreiben. Und dein alter Direktor, last not least, rennt, echt seufzt, schwitzt, schreit und flucht, wie der Berliner sagt, immer mitten, mir ist es so dreckig gegangen. Liebster, der Staatsmann, wie gesandter siehst du ja aus. Klärchen und Egmont, hier magst du dich satt trinken. Carpe diem, genieße den Tag. Fräulein Walburga, ich bin's. Hau ab, Kleines, hau ab, verschwinde mal. Was, Fräulein Walburga, ich bin's? Ich bin nicht Fräulein Walburga, ich bin nicht die Tochter, ich bin der Vater. Ach, siehst's, Spitter! Was wünschen Sie denn? Wollten Sie meiner Tochter Walburga hier auf dem Speicher Privatstund geben, was? Ich dachte wirklich, ich hätte Fräulein Walburga unten durch das Portal ins Haus einsehen. Ich bin hier, bester Spitter, bedauere sehr. Bin selber nur zufällig hier der Post wegen. Und habe auch leider andere dringende Sachen vor. Bin gehetztes Wild, bester Doch Spitter. Doch möchte ich, da ich dieses Zusammentreffen wirklich als eine Art höhere Fügung ansehen muss, um eine Minute Ihrer kostbaren Zeit bitten. Genau eine Minute, Uhr, dann schießen Sie los. Habe ich wohl Talent zum Schauspieler? Gottes Willen, Mensch, sind Sie denn irrsinnig? Verzeihen Sie, bester Spitter, wenn ich in einem solchen Fall bis zur Unhöflichkeit aus dem Häuschen bin, aber Sie haben da einen unnatürlichen Sprung gemacht, da muss ich erst mal zu Atem kommen. Und jetzt Schluss davon, mein Bester, Sie sind Theologe und stammen aus einem Pastorhaus. Wie kommen Sie denn auf solche Gedanken? Ja, das ist eine lange innere Geschichte, eine lange Geschichte schwerer innerer Kämpfe, Herr Direktor, die allerdings bis zu dieser Stunde nur mir bekannt und also absolutes Geheimnis gewesen sind. Da hat mich das Glück in Ihr Haus geführt und ab diesem Augenblick fühlte ich, wie ich dem wahren Ziel meines Lebens näher und näher kam. Ehrt mich und meine Familie, dennoch muss ich Ihnen jetzt die ganz inständige Bitte vortragen, von einer Erörterung dieser Angelegenheit im Augenblick abzusehen. Meine Geschäfte sind unaufschieblich. Dann möchte ich nur noch so viel hinzufügen, damit Sie es wissen, dass ich absolut fest entschlossen bin. Mensch, Sie wollen Schauspieler werden? Sie mit Ihrer schiefen Haltung? Mit Ihrer lächerlichen Brille und vor allen Dingen mit ihrem heiseren, scharfen Organ. Geht das doch gar nicht. Wenn es im Leben solche Käuze gibt wie mich, warum soll es nicht doch auf der Bühne solche Käuze geben? Und ich bin der Ansicht, ein wohlklingendes Organ ist eher schädlich als förderlich. Die Frage ist nur, würden Sie mich, wie ich nun einmal bin, als Ihren Schüler annehmen? Nein, könnte ich ja vor Ihrem Herrn Vater gar nicht verantworten. Mein Vater ist doch bereits informiert. Und jetzt kommen Sie mit mir, Mensch, ich werde sonst wahnsinnig. Was ist denn? Ist doch ja nichts geschehen. Frau John, ich schreie. Ich muss gleich losschreien. Um Gottes Willen, ich kann gar nicht an mich halten, Frau John. Taschentuch machen die Zähne, Mädchen. Ist doch ja nichts. Was hast du dir denn? Ich bin ja des Todes. Ich bin ja des Todes erschrocken, Frau John. Wenn ich mal wüsste, vor was du erschrocken bist. Haben Sie nicht diesen schrecklichen Menschen gesehen? Was ist denn das schrecklich? Das ist doch mein Bruder. Und das Mädchen, das mit dem Rücken am Schornstein sitzt und wimmert? Das ist deine Mutter nicht anders gegangen, ehe du zur Welt gekommen bist. Ich bin hin. Ich bin tot, wenn Papa wiederkommt. Ja, dann mach das fort, kommst ein Fackel hier lange. Komm herab, oh Madonna, Teresa. Sieh, so schön ist die Nacht, Alice. Alice, kleine Alice, da komm mal ans Licht. Alice, kleine Alice, Kobold, da komm mal ans Licht. Komm herab, o Madonna Teresa, sieh, so schön ist die Nacht. Musst du denn rochen? Immer da, ich muss ja nicht. Ich möchte bloß gerne. Was, du musst noch mal hin aufs Standesamt? Das hat er gesagt, ich müsste noch mal hin und das genau annehmen. Das müsste ganz genau annehmen, Tag und Stunde, wo das Kindchen geboren ist. Warum hast du denn das nicht angegeben? Weiß ich dir denn, ich weiß doch das nicht. Das weißt du nicht? Wie weit bin ich denn dabei gewesen? Ja, wenn du mir hier in meine Berliner Wohnung sitzen lässt und liest das ganze geschlagene Jahr in Altona, kommst hieß es mal monatlich mir besuchen, was willst du denn wissen, was denn deine Behausung vorgehen tut? Ich geh dahin, wo ich schön verdiene. Ich habe dir doch in Briefe geschrieben, dass unser Junge hier in der Wohnung geboren ist. Ja, hat er genau gesagt. Ich hab doch gesagt, das ist ganz natürlich, dass der Kleine in meine Wohnung geboren ist. Aber der sagt, das ist überhaupt nicht natürlich. Da hab ich gesagt, dann kann der genauso gut auf dem Oberboden bei der Ratten und bei der Mäuse gewesen sein. Und soll ich hier Tag und Stunde angeben oder was? Aber ich habe dir doch sogar genau auf dem Zettel geschrieben, Paul. Ja, ich glaube, wenn der mir hätte gefragt, Sie sagen Sie mal, sind Sie Paul John, der Maurerpolier? Hätte ich denn geantwortet, Sie, das weiß ich ja nicht. Und da war ich auch ein bisschen vergnügt gewesen. Hatte mit Fritzen in die Kippe und dann ist Schubert noch beigekommen und Schindler, Karl. Und du hieß es auf einmal, du musst doch auch eine Lage geben, bist du Vater geworden. Hast du mal nachher getrunken, Paul, und hast du vorher besorgt, was nicht, ey. Ja, dann sagst du, wenn du auf deine ollen Tage oder Sonne zicken machst, Mutter, du. Da war ich vergnügt, da freut ich mal. Na, dann gehst du jetzt und sagst beim Standesamt, dass dein Kindeken am 25. Mai von deiner Ehefrau in deine Wohnung geboren ist. Jetzt aber war das nicht am 26. Jetzt habe ich schlankweg angegeben, dass das am 26. gewesen war. Nee, dann lass es mal, wie es ist. Na gut. Nee, Nee, Selma, mit dit kranke Kind bei uns in der Stube rieber, dit ging wohl vor dem, nur geht dit nicht. Mutter ist gestern und heute nicht zu Hause gekommen. Ich kann nachts nicht schlafen mit dit Kind. Helfjottchen quart die ganze Nacht, Iber. Ich muss doch mal schlafen. Ich spring zum Fenster raus oder ich lass Helfjottchen mitten auf der Straße und nehm Reis aus. Das sieht böse aus, Mutter. Nun nimm da mal mit Häufen Unglück ein bisschen an. Marsch, fort. Dit geht nicht, Paul. Wer eh nicht hat, kann sie mit Fremden nicht abgeben. Soll die Knoppen sehen, wo sie bleiben tut. Du hast doch früher mit den Knoppen schon rotzen, die sind immer bekümmert. Das verstehst du nicht, das sich Adelbärtchen, womit die von anderen anstecken tut. Ja, das ist ja gut, aber dann nennt das Kindchen nicht Adelbärtchen, Mensch, Kindermutter. Ist doch nicht gut. Du kannst doch nicht ein Kind denselben Namen geben wie ein anderes Kind, was 8 Tage nach Geburt ungetauft mit Tod abgehangen ist. Mutter, das ist nicht gut, nee, das lass man. Da kriegt man Schatten. Ich bin Frau Direktor Hassenreuter. Ach Jott, nee. Guten Tag, Frau John. Ich wollte doch nun mal sehen, wie es nach dem frohen Ereignis, ja, Ereignis mit Ihnen beschaffen ist. Ja, das geht mir Jott sei Dank wieder so halwehe, Frau Direktor. Es muss man sagen, dass Ihre liebe Frau sich in der langen Abwesenheit niemals beklagt und immer, immer fröhlich und guter Dinge ihre Arbeit oben bei meinem Mann im Theatermagazin verrichtet hat. Kein guten Mann, Frau Direktor, wo Sorgen tut und solide ist. Aber vor so einem Mann, wo... Na, das ist auch kein Leben ohne Kinder. Dann kriegt er Gedanken. Dann macht er in Hamburg schon nicht Geld. Dann ist alle Tage Lehnhit und dann will er fort nach Amerika auswandern. Ich hätte, das war doch mal bloß schon Gedanke. Ja, sehen Sie, das ist mit uns kleine Leute. Das ist ein sauer verdientes Durchkommen, was unser eins hat. Aber dennoch, wenn auch einer mehr ist und Sorgen mehr sind, sehen Sie mal, das Wasser läuft ihm de Backen runter, dann freut er sich. Das ist, wir hatten vor 3 Jahren schon mal einen kleinen Jungen, der uns nach 8 Tagen eingegangen. Ich seh ihm noch, wie er mit den kleinen Kindersägigen auf beide Knie, dazu mal in Kinderleichenwagen gesessen hat. Der durfte der Totengräber nicht anrühren. Das war auch so, das ging auch nicht. Denken Sie nur, heute Mittag bei Tisch mussten wir plötzlich Wein trinken. Wein, wo Leitungswasser in den letzten Jahren unser einziges Getränk bei Tische ist. Also, ich trinke, sagte mein Mann, auf meine gute, brave Frau John, weil, rief er mit seiner schönen Stimme, weil sie ein sichtbares Zeichen dafür ist, dass der Schrei eines Mutterherzens unserem lieben Herrgott nicht gleichgültig ist. Und da haben wir auf sie angestoßen. So, und jetzt bringe ich Ihnen hier im ganz besonderen Auftrage meines Mannes diesen... diesen Soxlet-Kindermilchapparat. Heiß, Berlin macht heiß, meine Herrschaften! Sie haben schon einmal einen Jungen am Brechdurchfall eingefüßt, Mutter John. Und damit Sie diesmal noch nicht wieder Pech haben, hat bei Ihnen meine Frau auf meine Veranlassung diesen Milchkochapparat mitgebracht. Sapristi, da sieht man ja auch mal wieder den Herrn John. Bravo, Sie hatten einen Stammhalter nötig. Gratuliere Ihnen von ganzem Herzen. Wie viel hat es gewogen bei der Geburt? Das hat genau 8 Pfund und 10 Gramm gewogen. 8 Pfund, 10 Gramm frisches deutsches Menschenfleisch. Die Augen, das Näschen ist ja der ganze Vater, ist wie Ihnen aus dem Gesicht geschnitten, Herr Jung. Welches sind denn nun seine Geburtsnamen? Na, ich dachte Bruno, das will er nicht. Bruno? So kein übler Name. Der Backer sind der Bruno weiter, kein übler Name nicht ist, aber möchte ich mir hier drüber weiter nicht ausdrücken. Ja, was sagst du nicht, der dicken Bulle hab, wo Bruno heißt und wo 12 Jahre jünger ist und jedem einmal ein bisschen auf leichte Wehe? Das ist bloß eine Verführung. Der Junge ist Judith, den lobst du nicht. Was willst du denn jetzt überhaupt, wenn das Kind am Jottes Willen? Wisst ihr eins genau, was denn mit Bruno von Kreuz gewesen ist? Ich hab bei Bruno angenommen, Stellung verschafft und nicht jagt mir Ärger und Verdruss. Und jetzt kommt der womöglich hierher und will meinen Jungen anfassen, du. Da könnte ich aber eine Stute von mir sagen. Ja, so viel kann ich dir aber gewiss nicht sagen, dass mein Bruder mich in die schweren Stunden redlich beiseite hat. Ja, aber hast du mich denn nicht kommen lassen, Jette? So ein Mann, wo Angst hat, mochte ich nicht. Also die ganze Geschichte mit diesem Milchapparat ist kinderleicht. Das ganze Gestell mit sämtlichen Flaschen, jede Flasche zunächst 1/3 mit Milch, 2/3 mit Wasser gefüllt, wird in diesen Kessel mit kochendem Wasser gestellt. Auf diese Weise, wenn man das Wasser im Kessel 1,5 Stunden lang auf dem Siedegrade hält, wird der Inhalt der Flaschen keimfrei gemacht. So, jetzt mal den Danzer Joltwasser auf. Aha. Sie sehen, Frau John, wer da hat, dem wird gegeben. Ja, Mama, du musst selbstverständlich mittrinken. Na komm, Mutter. Noch mal anstoßen hier, weil. Ich geh noch nicht mehr beim Meister hin. Ich kann auch einen anderen schicken oder was? Kann er nicht angehen? Wartet ein Familienvater, solange er von seiner Familie weg ist. Seit 12 Jahre bin ich jetzt beim Meister. Kann er mal einen anderen schicken oder was? Unser Familienleben ist eine Sache, die man uns mit Geld und guten Worten nicht abkaufen kann. Ja. Verzeihung, könnte ich mich bei Ihnen mal eben ein bisschen säubern, Frau Jung? Um Gottes Willen, Spitter, was haben Sie denn angebahnt? Ich habe nur eine Dame nach Hause begleitet, Herr Direktor, die ich hier im Hause auf der Treppe schon öfters gesehen hatte und die leider auf der Straße verunglückt ist. Ja, was Sie nicht sagen, Spitter, erzählen Sie mal! Die Dame erlitt einen Anfall. Der Knobby hat öffentlich auf dem Gendarmenmarkt, öffentlich auf der Bank geschnallt und ihr euch mit Riemen durchgefuchtelt. Stopp, gib mir der Blutmann so spritzt! Ich habe mir niemals eingebildet, dass das sogenannte Mittelalter eine überwundene Sache ist. Übrigens muss ich sofort zum Optiker. Das hat Mutter gleich gemerkt, wenn sich bei die Person und keiner andere als die Knobbe handeln kann. Die wohl bekannt für das kleine Mädchens mit 12 Jahren auf die erste Schick trinkt, allerlei Kontakt hat und wenn die immer aufwacht, fremde Leute mit Feiste durchprügelt. Hallo, meine Zeit ist gemessen. Komm, Mama, auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Adieu! Muss er nur beim Meister hin, weil. Könnten Sie mir mal einen Slips leihen? Werden mal sehen, was Sie bei Paul vorfinden, Duels. Da habe ich jetzt ein Büschelchen Haar gefunden. Was mein Jungeken, was mein Adelbärtchen schon in Sarg mit Vaters Papierschere abgeschnitten ist. Und jetzt liegt es doch wieder in Kinderwaren. Ja, nun kommt mal. Kommt mal, seht doch mal dit Härchen und dit. Ob dit nicht dit selbigte, ob dit nicht Jans und Jenslich ein und dit selbigte Härchen ist. Richtig. Bis auf die kleinste Nuance, Frau John. Gut so. Gut so, mehr wollte ich nicht. Findest du nicht, Erich, dass das Betragen der Ionen eigentümlich ist? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oder ich zähle heute nicht mit, weil ich alles von vornherein subjektiv düster gefärbt sehe, weil ich innerlich so zerrissen bin. Du willst Schauspieler werden, ist wahr? Ach, was schließlich noch mal aus mir wird, steht bei Gott. Mein Vater kommt nach Berlin bei Burger. Und das ist allerdings wahr, dass uns der alte Herr zu schaffen machen wird. Über unserem verunglückten Rendezvous hat wirklich ein böser, giftiger Stern geschwebt. Wie habe ich meinen Papa bewundert? Aber seit jenem Sonntag werde ich aller Augenblick rot für ihn. Ich kann ihm seitdem nicht mehr gerade und frei ins Auge sehen. Jetzt muss ich zittern, wenn du es wüsstest, ob du uns überhaupt noch achten kannst. Ich und verachten! Gutes Kind, sieh mal, ich will mit Offenheit gleich mal vorangehen. Einer 6 Jahre älteren Schwester von mir, der ist was passiert. Und als sie im Elternhaus Zuflucht suchte, stieß mein christlicher Vater sie vor die Tür. Der dachte wohl, Jesus hätte nicht anders gehandelt. Da ist meine Schwester allmählich gesunken. Und nächstens werden wir beide mal nach dem kleinen Selbstmörderfriedhof bei Schildhorn gehen, wo sie schließlich gelandet ist. Ja, du wunderst dich immer, wenn ich erregt werde und wenn ich mich manchmal nicht halten kann, wo ich sehe, wie irgendein armer Schlucker mit Füßen gestoßen wird oder wenn der Mob etwa eine arme Dirne misshandelt. Ich hab dann manchmal Halluzinationen und glaub am helllichten Tage Gespenster, ja, meine leibhaftige Schwester wiederzusehen. Guten Morgen. Wer ist denn da? Pauline, Frau John. Pauline, kenne ich keine Pauline. Pauline Piperkatzka, Frau John. Wer? Adieu, Frau John. Sie sind es, Pauline. Was wollen Sie denn? Was werden Sie wollen? Es hat mir hergetrieben. Ich habe nicht länger warten können. Ich muss sehen, wie steht. Was denn? Was soll denn stehen, Pauline? Ob gesund ist, ob gut in Stand. Was soll denn gesund? Was soll denn Stande sind? Das sollen wohl wissen von ganz alleine. Was sollte ich von alleine wissen? Kindchen, auch nicht zugestoßen ist. Was für ein Kind? Und was zugestoßen? Reden Sie Deutsch? So blubbern der Mann kein einziges richtige deutsches Wort aus der Fresse raus. Wenn du sagen, was wahr ist, Frau Jo. Ja, was denn? Mein Kind. Das sag noch mal. Dann kriegst du so lange den Schuh um die Ohren, dass das dir vorkommt, dass du eine Mutter von Drillingen bist. Nur raus hier und lass dich nicht wieder blicken. Hat mir geschlagen. Zu Hilfe, ja. Hat mir misshandelt, Frau Jo. Pauline, ich weiß auch nicht, was in mir gefahren hat. Seien Sie mal gut, ja. Was soll ich denn tun, Pauline? Soll ich auf die Knie? Pauline, ab bitte tun. Was haben mir ins Gesicht geschlagen? Ich gehe zu Wache und zeigen an, dass mir hier ins Gesicht geschlagen hat. Ich zeige an, ich gehe zu Wache. Aus mir wieder ins Gesicht, ja, komm, dann ist das gut. Dann ist verlichen. Komm, ich bin akkurat mit der Ware verlichen. Komm. Na komm, Mädchen, hau zu! Hau zu, komm! Schindel dir nicht! Komm, hau zu! Hau zu! Hau zu! Hau zu! Was sind denn auf einmal so grob niederträchtig zu mich armen Mädchen, Frau John? Ja, das is it. Das möchte ich alleine wissen. Schön, dass Sie mir mal besuchen kommen. Was zeigt von meiner Mutter deswegen schon vor Schmisse gekriegt, weil ich mir manchmal ja nicht gekannt hab? Na, wie jetzt, Pauline? Was machen Sie denn? Hier ist das Geld. Ich brauche ihn nicht. Ich weiß von keinem Geld, Pauline. Das hat mir gebrannt. Das war mich wie Schlange unter Kopfkissen. Wo denn? Das ist vorgekrochen. Das hat mir gepeinigt. Das hat mir umringt. Das hat mir gequetscht, wo ich habe laut aufgeschrien. Lassen Sie das mal gut sein, Pauline. Trinken wir erst mal keinen Schnaps. Ich wollte ja nicht, mag nicht! Jetzt will ich ihn aber mal sehen. Was denn, Pauline? Was wollen Sie denn sehen? Das will ich jetzt sehen, warum ich gekommen bin. Ach, was willst du sehen? Was willst du jetzt auf einmal sehen? Das war, da hast du mit deinen zwei Händen erwürgt gewollt. Bist du nur liegen? Ich werde dir anzeigen. Jetzt hab mir aber genug gequält und bis auf Blut gemartet, Frau John. Mir nachgestellt, mir Schritt und Tritt nicht Ruhe gelassen. Bis Kindchen hier auf Oberboden, auf Haufen alter Lumpen zur Welt gebracht. Mich Hoffnung gemacht, mich Angst gemacht, mich Karten gelegt von wegen meinem Bräutigam. Mich weitergehetzt, bis ich bin wie verrückt geworden. Ja, das bist du auch noch. Jawohl, du bist ganz so ja verrückt. Was, ich hab dir gequält. Was hab ich? Ich hab dir aus dem Rinnstein gelesen und wieder hast ausgesehen. Ich hab dich gemartert, denn ich sollte mit deinem Kind und dein Herz ins Wasser gehen. Ich geh im Land für Kanalmutter John. Ich erwürge das Kind. Ich ersteche den Wurm. Ich lauf, wo Lump von Vater sitzen tut, mitten im Lokal und schmeiß das tote Kind vor die Füße. Das hast du gesagt. So hast du gesprochen. So ging den lieben langen Tag, wenn man der halbe Nacht noch dazu, bis ich dir hab hier in Bette gebracht und so lange gestreichelt, du bist endlich ingeschlafen. Jawohl, so hab ich dir Angst gemacht, wieder Hoffnung gemacht. So hab ich dir keine Ruhe lassen. Hast du alles vergessen, was? Aber das ist doch mein Kind, Mutter Jon. Dann hol es dir aus dem Landwehrkanal! Spring ins Wasser und such es! Er nicht weiß, wo Kind ist, er nicht haben mit Augen gesehen, bring mich keiner und niemand von Stelle fort! Pauline, ich hab es in Pflege gegeben. Ja. Ich will mich jetzt zu mein Kind reinlassen! Mädchen, sieh mir mal ins Gesicht. Glaubst du das mit einer, die aussieht wie ich, der bei mir noch zu spaßen ist? Wenn du hierin willst, dann bist du tot. Oder ich bin tot. Und dann ist auch das Jungchen nicht mehr am Leben. Gut. Lass mich hier weiter nicht ein. Adieu, Frau John. Bin bloß gekommen sowieso, dass morgen Nachmittag fünf zu Hause sind. Warum? Weil eingesetzter Pfleger von Gemeinde nachsehen kommt. Ich werde mir hier noch weiter rumärgern. Was, du hast das hier meldet? Etwa nicht. Ich soll wohl ins Gefängnis kommen, das muss man melden. Und was hast du nur also angegeben? Dass Aloysius Theophil heißen soll und dass bei Sie Frau John in Pflege ist. Und morgen will Ella nachsehen kommen. Das ist ein Herr von der Vormundschaft. Was ist denn nur weiter? Jetzt sind doch ruhig und sind vernünftig. Ja, nur freilich, das ist so nicht mehr zu ändern. Das ist ja nur auch in Jottes Namen nur ich groß weiter nicht. Gell? Und kann ich es nur jetzt mal sehen? Heute nicht. Morgen. Morgen, Pauline. Gut so. Lass einen Mann kommen, Mädchen. Mutter schläft, Frau John. Ich habe so'n Hunger. Kann ich ein Brot kriegen? Ich bin's. Was ist denn? Angst. Sorge. Da wisst ihr nichts von. Thank you. hobbeldi wobbeldi wabbeldi webbeldi wibbeldi wöbbeldi wöbbeldi webbeldi wäubbeldi weibbeldi waubbeldi sobbeldi sobbeldi sabbeldi sebbeldi sibbeldi söbbeldi söbbeldi sebbeldi säubeldi seibeldi saubeldi gobbeldi gubbeldi gabbeldi gäbbeldi gibbeldi göbbeldi gübbeldi gäbbeldi gäubeldi geibeldi gaubeldi bobbeldi bubbeldi babbeldi bäbbeldi bibbeldi böbbeldi bübbeldi bäbbeldi bäubeldi beibeldi baubeldi Mobbeldi, mobbeldi, mabbeldi, mebbeldi, mibbeldi, möbbeldi, möbbeldi, mebbeldi, mäubeldi, maibeldi, maubeldi, dobbeldi, dobbeldi, dabbeldi, debbeldi, dibbeldi, dobbeldi, dobbeldi, debbeldi, däubeldi, daibeldi, daubeldi, nobbeldi, nobbeldi, nabbeldi, nebbeldi, nibbeldi, nöbbeldi, nöbbeldi, nebbeldi, neubeldi, neibeldi, naubeldi. Fobbeldi, fobbeldi, fabbeldi, fibbeldi, fibbeldi, fibbeldi, fibbeldi, fibbeldi, fäubeldi, feibeldi, faubeldi, hobbeldi, hobbeldi, habbeldi, hebbeldi, hibbeldi, höbbeldi, höbbeldi, hebbeldi, häubeldi, heibeldi, haubeldi, lobbeldi, lubbeldi, labbeldi, lebbeldi, libbeldi, lobbeldi, lubbeldi, lebbeldi, läubeldi, leibeldi, laubeldi, kobbeldi, kubbeldi, kabbeldi, kebbeldi, kibbeldi, kobbeldi, kubbeldi, kebbeldi, käubeldi, keibeldi, kaubeldi. Robbeldi, robbeldi, rabbeldi, rebbeldi, ribbeldi, robbeldi, rubbeldi, rebbeldi, räubeldi, reibeldi, raubeldi. Xobbeldi, xobbeldi, xabbeldi, xabbeldi, xibbeldi, xobbeldi, xobbeldi, xabbeldi, xäubeldi, xaibeldi, xaubeldi. Zoppeldi, zuppeldi, zabbeldi, zäbbeldi, zibbeldi, zäubeldi, zübeldi, zäbbeldi, zäubeldi, zäibeldi. So, hören Sie mal auf mit Zobbeln und Wobbeln, lieber Spitter, und überraschen Sie uns mal mit dem Text. Na, was machen Sie jetzt schon wieder für einen Blödsinn? Text, Spitter, Braut von Messina, nur los! Dich begrüßt. Nein! Nochmal. Dich begrüße ich. Quatsch! Dich begrüße ich in. Aber meinen Sie das ernst? Dich begrüße ich. Das ist nur laut! Dich begrüße ich. Mach es nur leise. Dich. Hören Sie mal auf. Herr Quarquaro! Herr Quarquaro, was ist denn? Fertig? Danke! Weiter, Spitter! Dich begrüß ich in. Nee, ich nehme Ihnen das nicht ab. Nochmal. Dich begrüß ich. Spitter, so leicht ist es nicht. Los! Dich begrüß ich. Nee! Dich begrüß. Der Weg. In Ehrfurcht prangende Halle, dich, meiner Herrscher, fürstliche Wiege, säulengetragenes, herrliches Dach, tief in der Scheide ruhe das Schwert. Pause, Punkt, Punkt, Pause, Punkt. Tief in der Scheide ruhe das Schwert, Punkt, um. Mensch. Säulengetragenes, herrliches Dach, Punkt, um, wollte ich sagen. Von mir aus machen Sie weiter. Tief in der Scheide ruhe das Schwert. Nein, hören Sie mal. Tief in der Scheide ruhe das Schwert. Tief in der Scheide ruhe das Schwert. Tief in der Scheide ruhe das Schwert. Vor den Toren gefesselt, Liege des Streits, schlangenhaarigtes Scheusal, denn des gastlichen Hauses unverletzliche. Halt! Mensch, wissen Sie nicht, was ein Punkt bedeutet? Haben Sie denn keine Elementarkenntnisse? Schlangenhaariges Scheusal, Punkt! Von mir aus denken Sie sich im Pfahl eingerammt, halt! Punkt! Alles totenstille, bester Spitter. Als wenn Sie gar nicht mehr in der Welt wären. Publikum bis zum letzten Logenschließer, eine einzige Gänsehaut. Schauer durchrieselt alles Gebein und dann raus mit der Posaunenstimme aus der Hühnerbrust. Tief in der Scheide ruhe das Schwert, vor den Toren gefesselt liege des Streits, schlangenhaariges Scheusal, denn das gastliche. Ach, das ist Quatsch, Herr Quarquaro. Ich habe Sie bitten lassen, weil mir leider mehrere Kisten mit Kostümen abhanden gekommen, mit anderen Worten gestohlen sind, und da sich auch sonst noch, wie soll ich es nennen, eine sonderbare Bescherung in einem Winkel des Bodens angefunden hat, eine blutige Scherbe. Ein Fund, um Virchow zu benachrichtigen. Herr Direktor, ich kann ja mal oben steigen. Ach, das wäre ja zu nett. Steigen Sie mal oben. Ja, wunderbar. Steigen Sie mal oben. Die Frau Jod ist durch den Fund noch mehr beunruhigt als ich selbst. Aber steigen Sie mal oben, ja. Alright, bester, später in medias res. Ja, nun ist's getan. Es geht die Sonne mir der schönsten Gunst auf einmal unter. Seinen holden Blick entzieht mir der Fürst und lässt mich hier auf düstrem, schmalem Pfad verloren stehen. Das hässliche, zweideutige Geflügel, das leidige Gefolg der alten Nacht, es schwärmt hervor und schwirrt mir um das Haupt. Wohin, wohin beweg ich meinen Schritt, im Ekel zu entfliehen, der mich umsaust, dem Abgrund zu entgehen, der vor mir liegt. Fertig, Spitter? Ja. Dankeschön. Sehen Sie, lieber Spitter, entweder ich sage Ihnen jetzt frech ins Gesicht, dass ich Ihre Vortragsart schön finde, und dann habe ich mich der allerniederträchtigsten Lüge schuldig gemacht. Oder ich sage, ich finde Sie scheußlich, und dann haben wir wieder den schönsten Krach, nicht? Ja. Alles Gestellte, alles Rhetorische liegt mir nicht. Deshalb bin ich ja von der Theologie abgesprungen, weil mir der Predigerton zuwider ist. Wollen Sie wohl die tragischen Chöre, wie der Kellner die Speisekarte herunterhasst? Ich hasse überhaupt den ganzen sonoren Bombast! Sagen Sie das noch mal, bester Spitter! Sagen Sie das noch mal! Es ist nicht zu ändern, Herr Direktor. Unsere Begriffe von dramatischer Kunst divergieren in mancher Beziehung total! Mensch, Ihr Gesicht in diesem Augenblick ist ja geradezu ein Monogramm des größten Wahns und der Dreistigkeit. Sie und ich, Sie blutige Anfänger, Sie und Schiller, ich habe Ihnen schon 10-mal gesagt, dass Ihr pueriles bisschen Kunstverstand nichts weiter als eine Paraphrase des Willens zum Blödsinn ist. Von den Höhlen der Menschheit wissen Sie nichts. Sie haben neulich behauptet, dass unter Umständen eine reine Machefrau aus der Mulatstraße ebenso gut ein Objekt der Tragödie sein könnte als Lady Macbeth und König Lear. Vor der Kunst wie vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, Herr Direktor. Ach so. Dieser Satz ist mir zur zweiten Natur geworden. Ach so. Und wenn sich das deutsche Theater erholen will, so muss es auf den jungen Schiller, den jungen Goethe und immer wieder auf Lessing zurückgreifen. Dort stehen Sätze, die der Fülle der Kunst und dem Reichtum des Lebens angepasst, die der Natur gewachsen sind. Also wenn die menschliche Arroganz und besonders die der jungen Leute kristallisiert werden könnte. Die Menschheit würde darunter wie eine Ameise unter den Granitmassen eines Urgebirges zugrunde gehen. Sie sind ein Symptom. Also nehmen Sie sich ja nicht etwa wichtig. Sie sind eine Ratte. Sie betrügen uns um den Lohn unserer Mühe. Rattenplage! Sie fressen die Wurzeln des Baumes des Idealismus ab. Sie wollen durchaus die Krone in den Dreck reißen. In den Staub, in den Staub, in den Staub mit euch. Raus hier später. Jetzt aber raus hier. Ab, aber los. Da kommt Ihre tragische Muse später. Aber mein Gott, wie sehen Sie denn aus? Haben Sie etwa Gespenster gesehen? Wie, weshalb denn das? Ich hab mir eins hier umgesehen und bin zur Überzeugung gekommen, dit mindestens obdachloses Gesindel oben. Durch was für ein Sojang Wesig noch nicht genächtigt hat. Und den habe ich dit hier in den Stiefel gefunden. Dit erklärt sich. Ich habe oben zurecht gesehen und Herr Adelbertchen bei mich gehabt. Ich bin an die ganze Geschichte unschuldig. Weil wie Adelbertchen zur Welt kam, also wie Adelbertchen gestorben war, der soll mal kommen und soll mir mal sagen, was eine richtige Mutter ist. Ach, hier, Herr Direktor, ich kann jetzt mal 2 Tage, auch 3 nicht oben kommen. Ich muss mir mal ein bisschen mit das Adelbertchen bei meinen Schwäher zeigen, auf der Sommerfrische. Was hat die da zusammengefaselt? Schon wo sie den ersten Kindeken hatte, nur ja nachdem, wie es gestorben ist, war eine Schraube los bei Dion. Seit sie nun ja die zweite hat, war kein Zwehe. Tja, gut, also was soll ich nun als Bestohlener tun? Das kommt drauf an, wo Verdacht hin ist. In diesem Haus? Ja, das ist ja nun wahr, aber es ist nun auch so, wenn es nächstens ein bisschen gesäubert wird. Die Witwe Knabber mit ihrem Anhang wird rausgeschmissen. Und dann ist eine Blase auf Flügel B, wo die Polizei nächstens ausheben wird. Immer Anzeichen, Herr Direktor. Immer Anzeichen. Ein scheußlicher, schmieriger Kerl. Und du, meine Liebe, du bekommst Ohrfeigen, wenn du mit diesem verkrachten Theologen noch jemals, ohne meine Erlaubnis, 2 Worte wechselst. Dieser Wicht hinter dessen Menschenmaske die unverschämteste Frechheit lauert. Über Erich bin ich nicht deiner Ansicht, Papa. Du gibst ihm den Laufpass oder fort mit dir. Von solchen Töchtern mag ich nichts wissen. Du sagst ja immer, Papa, du hast dir deinen Weg auch ohne deine Eltern selbstständig suchen müssen. Du bist kein Mann. Gewiss nicht, aber denke doch mal an Alice Rütterbusch. Was bist du? Irrsinnig? Was? Bist du heiß? Ich will mal bloß Frau Mauerpolier-John sprechen, die ist doch immer bei Sie hier oben. Ja, aber ich fange an zu bedauern, dass das so ist. Unten in Ihrer Wohnung ist nicht zu finden, Frau John. Hier oben bei uns ist auch nicht zu finden, Frau John. Das junge Fräulein hat nämlich ihr Söhnchen bei die Frau Mauerpolier in Pflegejahrt. Freut mich. Und nun ist ein Herr von die Stadt als wie Vormundschaftswehen nachsehen gekommen, wie es steht mit dem Kind. Und ob es gut versorgt und instande ist. Wo ist das Kind in Pflege gewesen? Bei die Frau Mauerpolier-John. Das ist vollkommen blödsinnig, das ist unrichtig. Frau John hat kein Kind in Pflege. Hat Kindchen in Pflege. Hat mein Kindchen in Pflege gehabt. Ist ein Herr von der Stadt gekommen, hat gesagt, dass mein Kindchen in schlechte Hände verwahrlost ist. Hat mich mein Kindchen zu Jon gerichtet. Ich will sehen, Frau John, ich will auf Kopf drauf sagen. Muss mich gesund machen, kleines Kind, ich muss vor ihr richtig. Will sprechen, Frau John, weiter sagen nichts. Muss mich nicht vor aller Welt aufdecken. Mein Fräulein, Sie scheinen zu meinen, die Frau John besitze kein eigenes Kind und das, was dafür gegolten hat, wäre das Ihre. Schlag blitz mich nieder, wenn nicht so ist. Möge Gott Sie diesmal nicht beim Wort nehmen. Nämlich, wie Sie mich hier sehen, ich bin der Direktor Hassenreuther. Und ich habe persönlich das Kind der Frau John 3 oder 4 Mal in Händen gehabt. Es wiegt über 8 Pfund. Dieses arme Wurm hier durfte noch nicht einmal 2 Kilo wiegen. Aufgrund dieses Umstandes versichere ich Ihnen, dies hier ist in der Tat nicht das Kind der Frau John. Das Kind der Frau John kenne ich und bin sicher, dass es mit diesem durchaus nicht identisch ist. Dein Kind ist ja noch identisch! Wenn auch ein bisschen schlecht ernährt und schwächlich ist, ich will ein drauf schwören, dass richtig identisch ist. Ist ein Herr von der Stadt mit mir hier gewesen, hat Kindchen aus Stube, Frau John, wo gewesen, in Pflege rausgeholt. Es kann auch die Türe gegenüber bei der Witwe Knobber gewesen sind. Wer weiß, was Sie mit dem Kindchen vorhaben, wovon Sie abgesandt und bestochen sind. Ein gutes Gewissen haben Sie nicht. Genommen und den hier aufgeschlichen. Weil die rechtmäßige Mutter Witwe Knobbe, wo bestohlen ist, Treppen und Gänge absuchen und weil schräg gegenüber Polizeiwache ist. Wir alle hier kennen das Kind der Frau John und das, was Sie da haben, ist ein anderes Verstehen. Ja, dann kommen wir bloß Mante Knobben mit Ihrem Anhang rin, nämlich deren Kind, das ist hier gestohlen worden. Verzeihen Sie gütigst, wenn ich hier eindringe, Herr Direktor. Ich suche mein Söhnchen. Der ist tatsächlich aus meiner Wohnung verschwunden. Ich möchte Sie aber nicht inkommodieren. Ich habe draußen im Hof zu meinem Leidwesen einen gewissen Lärm erregt. Ich habe mich bei den Leuten erkundigt, ob meine Selma mit meinem Söhnchen bei Ihnen ist. Das liegt mir fern, Skandal zu erringen. Ich bin eine arme, vom Schicksal verfolgte Frau, meine Erde gesunken ist und die bessere Tage gesehen hat. Ich möchte Sie aber nicht langweilen. Ich werde verfolgt, man will mir die letzte Hoffnung nun auch rauben. Man hat mich gezwungen, meinen ehrlichen Namen abzulegen. Ich habe dann in Paris gelebt und schließlich einen brutalen Menschen geheiratet, weil ich diesen blöden Gedanken hatte, in meinen Angelegenheiten dadurch gebessert zu sein. Es führt zu weit. Es freut mich, Herr Direktor, endlich mal wieder einem Mann von Geist und von Bildung in die Augen zu sehen. Ich könnte Ihnen eine Geschichte erzählen, Herr Direktor. Im Volksmund heiße ich ja hier die Gräfin. Und Gott ist mein Zeuge. In meiner frühesten Jugend war ich nicht weit entfernt davon. Ich war ja auch mal Schauspielerin. Ja, es ist eine Geschichte, vorgetragen aus meinem Leben, aus meiner Vergangenheit, die den Vorzug hat, nicht erfunden zu sein. Na, wer weiß auch. Mein Elend ist nicht erfunden. Ich bin ein zertretener Wurm, Herr Direktor. Und dennoch, dorthin nach diesem glänzenden Elend sehne ich mich nicht eine Sekunde. Zurück. Jetzt wollen wir gefälligst zur Sache kommen. Herr Direktor, ich habe die Scham verlernt. Aber was Sie auch von mir hören sollten, glauben Sie nicht, mein besseres Fühlen wäre in dem Sumpfe total erstickt, in den ich mich stürzen muss. Ich brauch den Sumpf, wo ich gleich und gleich mit dem Abschaum der Menschheit bin. Da, hier. Vergessen Betäubung, Morphium. Aber ich finde es in den menschlichen Abgrund. Warum nicht? Wer bin ich denn hier überhaupt in irgendeiner Weise verpflichtet? Hört auf! Jetzt sagen Sie, ob das hier Ihr Kindchen ist. Was wollen von mich? Was kommen mir nachsetzen? Ich soll wohl Kinder stillen, in Häuser gehen. Sie nicht gescheit? Ich werd mal schön hüten, ich hab für mich und mein Kind kaum Essen genug. Die Hauptsache ist, wen ihr hört, ihr das Kind. Ich schwöre bei der heiligen Mutter Gottes, bei Jesus Christus, Vater, Sohn und Heiligen Geistes, ich Mutter von diesem Kind bin. Und ich schwöre bei der heiligen Mutter Gottes. Papa, so sieh doch mal erst das Kind. Ja, das Kind stirbt schon, glaube ich, seit ich hier drin im Zimmer gewesen bin. Das Kindchen ist tot. Was gibt denn? Kommen Sie mit! Erfinden Sie sowas mal, guter Spitter. Sag mal, Paul, wie lange ist deine Frau mit dit Kleine bei deiner Schwester? Ihnen muss um 8 Tage so rum sind, Emil. Wieso, was willst du denn von ihr? Miete hat sie wohl nicht abgeführt. Übrigens, die Kanzlei kündigen, Emil, ist nur soweit, wir ziehen am 1. Oktober. Ja, eine Mutter hat endlich Breite gekriegt, dass wir aus dem olle wackelige Staatsgebäude raus und in eine bessere Gegend ziehen. Ach, nach Altona willst du noch nicht mehr zurück? Nee. Bleib im Lande und nähre dir redlich, wirst du immer auf Schlafstelle rumdrücken. Junger wird dir ins unechte Mädchen wohl ohne mehr so recht anbeißen. Nee, das ist gut, dass das olle Wanderleben nur mal ein Ende hat. Deine Frau, Paul, hat es ja gut angeschlagen. Na, junge Ehe, wo gerade ein Kindchen gekommen ist, ich hatte zum Meister gesagt, ich bin jung verheiratet. Hat der mir gefragt, ob meine erste Frau gestorben ist. Au contraire, hat er gesagt, ganz im Gegenteil. Die ist so lebendig und quietschfidel, die hat so ein kleines Lebendiges, quietschfidel, der Lirken dazu gekriegt. Wisst ihr, wie ich heute Morgen das letzte Mal mit meinem ganzen Zeug auf den Lehrter ausgestiegen bin? Da hat den lieben J mit Ehen Seufzeit dank, naja, wird die wohl nie gehört haben, bei den Lärm auf den Lehrter. Hast du gehört, dass drüben der Knobbe ihr Jüngstes auch wieder mit Tod abgegangen ist? Nee. Aber ich soll nicht auch gehört haben. Aber ich sehe immer, wenn Tod ist, dann ist so gut. Wie das Wurm das letzte Mal vor 8 Tagen gesehen hat, da war schon mächtig reif vor dem Himmelreich. Deine Frau, Paul, wollte doch immer brennend hier einen Sohn haben. Na, meist hätte ich nicht. Vertrag hack mal den ab, was schindig mal denn? Kannst du mich irgendeinen Wink geben, wo der letzten Tage dein Schwager ist? Aber was? Damit sind wir Brun oder was? Ihr wisst doch. Man interessiert mal mehr, ob der Hunde weiter bei der Prellsteine gehen. Aber von Bruno will ich hier weiter nicht wissen, doch. Ja, jetzt reg dir mal nicht auf, Paul. Nämlich auf Polizeistelle ist bekannt, dit Bruno. Mit dit polsche Mädchen, wo nämlich Anspruch auf dit Kindiken machen wollte. Gleich neulich hier vor der Haustür. Und denn auch an eine gewisse Stelle gemeinsam gesichtet ist. Nur ist das Mädchen ganz gänzlich verschwunden. Ich weiß nicht, gar kein Justo heute Morgen. Wieso er was immer erfahren hat. Das war ich vergnügt wie ein Eckensteher, aber jetzt da fühle ich mal so kodderig, dass ich möchte gleich wieder nach Hamburg hin und nichts hören und nichts sehen. Ja, ich wollte dir mal bloß ein bisschen aufklären, was inzwischen in deine Behausung geschehen ist. Was denn meine Behausung? Das ist ja, jawohl, dann ist was dahinter. Das polsche Mädchen hat nämlich mehrmals vor Zeugen ausgesagt, erstlich, das Wurm von der Knobbe, das wäre ihr Kind. Und das hätte sie ausdrücklich bei deiner Frau, Paul, in die Pflege gegeben. Aber der picknet wohl, der ist wohl nicht ganz unwohl geworden, oder was? Na, das ist gut, Emil, werd mal wissen zu richten nach. Sag mir mal, wie das mit deinen kleinen verschlafenen Brüdern und das fremde Weibsbett hier in der Stube gewesen ist. Ich hatte den Kinderwagen hier rüber geschoben. Ihre Frau war nicht da. Und da dachte ich, wo doch das Brüderkind sowieso krank war und immer schrie, dass hier drüben bei sie mehr Ruhe ist. Nun kam ein Herr und kam eine Dame und noch eine Frau kam auf einmal hierin. Und da haben sie das Kindekind hier aus dem Wagen raus und mit fortgenommen. Weiter kann ich nicht sagen. Ich weiß eben nicht. Ich kann eben nicht sagen. Sie wollen doch mal einen Kasten bringen, weil Leute angezeigt und gelogen haben, dass unser Kindekind verhungert ist. Ach so, na ist gut. Nur eh mal, lass mal einen Kaffee durchlaufen. Eigentlich hoffte ich, Ihre Frau hier zu treffen, Herr John. Mir hat jemand gesagt, Ihre Frau hätte gegen Sicherheit mitunter kleine Beträge an Studenten geliehen. Ich bin nämlich in Verlegenheit. Ja, das ist Mutternsache, Herr Spitter. Ganz offen gesagt, wenn ich bis heute Abend kein Geld schaffe, setzt man mich auf die Straße. Ich denke, Ihr Vater ist Pastor, Herr Spitter. Ich habe gestern Abend einen furchtbaren Krach mit meinem Vater gehabt. Man glaubt es nicht, was unter euch Studenten für ausgehungerte Lulas sind. Aber keiner will was Reelles anfassen, was? Wird schwül heute. Der donnert schon. Von mir dürfen Sie das nicht sagen, Herr John, dass ich etwas Reelles nicht anfassen möchte. Ich habe das alles schon durchgemacht. Dabei habe ich gebüffelt und Bücher gewälzt. Ja, in Hamburg lass als Maurer hinstellen. Ich so alt war wie Sie, da ich in Altona an einem Tag schon 12 Mark verdient. Ich bin Geistesarbeiter. Ja, das kennt man. So? Mir scheint nicht, dass Sie das kennen, Herr Jung. Ist doch gut! Ist doch gut! Selma! Sag mir doch mal ganz genau, wie das mit dem fremden Kindeken und dem fremden Weibsbild hier in der Stube gewesen ist. Ich weiß es nicht. Das frecht mich in jeder. Ob ich Bruno und Michelke gesehen habe. Ob ich wüsste, wer oben auf dem Boden meine Kamelienspieler Kleider gestohlen hat. Was hast du denn kein Lärm geschlagen, als der fremde Herr und das Fräulein deinen kleinen Trüderken aus dem Wagen rausgenommen haben? Geschieht ihm ja nicht, dachte ich. Christmarine Wäsche. Komm mal mit! Was? Komm mal mit, wollen wir rüber bei deiner Mutter gehen. Bist du allein? Augenblicklich, ja. Komme ich zu spät? Ich habe mich mit der allergrößten Entschlossenheit, mit der allergrößten Rücksichtslosigkeit, komme was wolle, von zu Hause losgemacht. Ich bin mehr tot als lebendig, aber ich bin zum Letzten bereit. Wie war es mit deinem Vater, Erich? Wir sind auseinander. Du kannst dir nicht denken, mit welchem abgrundtiefen Hass ein solcher Mann gegen alles und alles, was mit dem Theater zusammenhängt, geladen ist. Erich, wenn du wüsstest, mit welchen schrecklichen Ausdrücken mich Papa in der Wut überschüttet hat. Ich hätte ihm etwas sagen können. Doch ich schämte mich so entsetzlich für ihn. Wie schön du aussiehst, Walburga. Nicht. Ich vertraue dir, Erich. Weiter ist es doch nichts. Und du sollst dich nicht täuschen. Sieh mal, ein Mensch wie ich, in dem es gärt und der was Besonderes, Dunkles, Großes will, hat die ganze Welt gegen sich und ist aller Welt lästig und lächerlich. Aber glaub mir, einst wird das anders werden. Wir sind die Zukunft. Die Zeit muss kommen, da wird die ganze weite, schöne Welt unser sein. Sprich weiter, Erich. Als ich heute Nacht bei Donnerrollen und Wetterleuchten auf einer Bank im Tiergarten saß. Du warst die Nacht im Tiergarten, Erich. Deshalb siehst du so entsetzlich müde aus. Ich bin nur nervös. Ich bin abgespannt. Was wollt ihr hier? Ist Paul schon zu Hause? Quam mal eben bisschen mit den Kindern auf der Jasse gegangen. Habt ihr gehört? Da draußen in einer Laubenkolonie vor Thalische Tor, der Blitz heute Morgen Mann, Frau und ein Mädchen von 7 und da eine hohe Pappel erschlagen hat? Nein, Frau John. Er plattert schon wieder. Komm, Erich, wir wollen trotzdem ins Freie gehen. Und wissen Sie was? Ich hab die Frau kurz vorher neu gesprochen, wonach er von Blitz erschlagen ist. Die hat gesagt, in totet Kindicken, was man in einen Kinderwagen legt und raus in der warme Sonne regt, das muss aber Sommersonne und Mittagssonne sind, Herr Spitter. Das zieht Atem. Das schreit. Das ist wieder lebendig. Das loben Sie nicht. Was? Das haben wir meine Ohren gesehen. Sie loben das nicht? Dann kann Mutter kommen und dann muss er leicht Brust kriegen. Den loben Sie nicht. Das ist aber heilig so, Herr Spitter. Wer dich nicht lobt, der weiß von dem ganzen Geheimnis, wo ich entdeckt hab, nicht. Mutter, da bist du ja schön willkommen. Von was von Geheimnis sprichst du denn? Ich habe von Geheimnis gesprochen. Ich denke doch, bist du nun Geist oder bist du wirklich? Wieso soll ich ein Geist sein? Ja, nun beiß mal, Mann, ich hätte vorher nur reichlich, dass du wieder bei mir bist. In Altona halt nur auch alles wieder ins Rene gebracht. Ich habe auch was mitgebracht. Was denn? Ein bisschen Leben ist in der Kinderstube, wo der Berlin manchmal ein bisschen zu leise ist. Nee, ich hätte, wenn so ein Kind ein Kret darf, ewig Amerika. Hast denn halt schon jemand gesprochen, Paul? Nee. Hat doch mit Quackwochen halt gesprochen, ja. Ja, und? Ja, da war nichts, da war weiter nichts. Was hat denn er gesagt? Ja, nichts. Hat man wieder mal Bruno noch ausgefragt. Was soll Bruno wieder gemacht haben? Ja, nichts. Das sollte man nicht wundern, wenn mit Bruno eines Tages auf dem Gefängnishof ein ganz schnelles Ende hat. Was macht deine Schwester? Weiß ich nicht. Warte, du bist doch weiter draußen gewesen. Wo bin ich gewesen? Das Knajette, du schudderst ja. Paul, du wirst mir verlassen. Um Jottet willen, Paul, Sachet! Sachet, du fiel mir nicht in das Licht! Was ist denn mit da los heute, Jette? Ach, denn nicht, Tofat. Ich so, Herr Schwarze Paul, das ist nicht anders, als wie der dicken Biskum von Kräfte bin. Du kannst doch noch mal wieder ein bisschen kämmen, was, Jette? Wie lange sind wir verheiratet, Paul? Dann kamst du zu mich und dann hast du gesagt, ich sollte nicht immer so fleißig, ich sollte nicht immer so hin und her, Trepp auf, Trepp ab, ich sollte mal ein bisschen pomadig sein. Was sage ich heute auch noch? Und dann hast du mir links hinter das Ohr geküsst. Und dann? Ja. Und dann sind wir uns wohl einig geworden, was? Dann habe ich gelacht. Und da habe ich noch anders ausgesehen. Und dann hast du gesagt, wenn ich nur bald einen Jungen kriege. Paul, ich, das ist 100 Jahre her. Na ja, so lange wohl noch nicht, was, Jette? Sag mal, Paul, wie werden das? Du nimmst mir mit und gingst mit mich und meinen Kindern, gingst sofort nach Amerika? Jette, was? Wenn es das Kinder hört, das will, was ist denn mit da los? Versteh das nicht. Bin ich denn hier von Gespenster umgehen oder was? Die Sonne scheint, das hell ist der Tag. Aber sehen kann ich das nicht. Und dann kommt ihr krochen und ihr zischelt und ihr wispert und wenn ich dann ergreife, dann ist es nicht. Sag mir einfach, was an die Geschichte mit den fremden Kindern und dem fremden Weibsbild hier in der Stube nur wahr ist. Du hast ja gehört, Paul, das Fräulein ist überhaupt ja nicht mehr wiedergekommen. Daraus kannst du ja nicht. Ja, aber das sagst du mir mit Ohren, als wärst du geredet, oder was? Jawohl, was lässt du mir jahrelang alleine, Paul? Wo ich in meinem Käfig sitzen muss und kein Mensch ist, mir mal auszusprechen. Paul, du hast mich zur Junde gerichtet. Bruno, bist du nicht? Na, ihr wisst doch, Jette. Wo kommst du denn her? Was wisst du denn? Na, ich habe die Nacht durchgeschabelt, Jette. Jetzt siehst du noch, dass ich bei Jutta Laune bin. Du! Hör mal! Unter Menschen gehörst du nicht. Ich habe dir gesagt, dass ich dir niederknalle, wenn du mir einmal auf meine Schwelle unter die Augen trittst. Und jetzt hau ab, sonst kracht das hier, hast du das verstanden? Vor dir versteck mir nicht. Dann mach mir tot, Paul, das ist mein Bruder. Na Pull, Jette, das dein Name auch eine Fresse von so einem elenden Schuhberg ist. Und wenn du nicht gerade das bei mir eine Schwester auf Schlafstelle wärst, dann hätte ich dir wohl mal was Luft gemacht, Trotzjunge. Das hättest du jetzt da nicht Luft gekriegt. Und Jette, jetzt auch noch einmal, dass das hier dein Bruder ist. Geh mal, Paul, ich werde schon wieder fortschaffen. Aber da bin ich hier wohl übrig, oder was? Hä? Dann schnäbelt euch, Mann! Wenn ich dir mal eine Wohleide hätte, du! Na nu, was ist? Hä? Wo kommst du her? Wo bist du gewesen? Hier tanzt ich, Jette. Die halbe Nacht. Und dann war ich ein bisschen was gegen Morgengrauen und Grüne gegangen. Na, was ist so gewesen, Bruno? Wuttel nicht, Jette, ich hab Reisegeld. Ich geh verschütt oder ich muss abtippeln. Was hast du mit dem Mädchen gemacht? Ich tat Rat ihm, Jette. Was ist denn das? Ich hab ihr soweit wenigstens ein bisschen viel gemacht. Und dass sie nicht wiederkommt, ist nur sicher. Jawohl, dass sie nur noch mal kommt, Loik nicht. Aber es war kein leichtes Stück Arbeit, Jette. Ich hab durch, Jette. Ich hab mich zu saufen, Jette. Hast mir kochend Hähnchen gemacht. Sie haben da vor der Tiere gesehen mit dem Mädchen. Ich hab mich mit Arthur verabredet, Jette. Von mich wollt sie nicht wissen. Und dann ist Arthur in feine Kluft angetänzelt gekommen und hat die auch richtig verschleppt im Bouillon-Keller. Ja, das hat sie geglaubt. Auf den Leim ist sie gekrochen, dass die Breite am Nord warten tut. Unser ganzes Leben lang von das eine Restaurant rang in das andere Restaurant. Ja, und denn? Ja, und denn wollt sofort, weil Arthur gesagt hat, dass hier breit am Herrn ist. Und denn Heik wollen hier noch ein Stückchen begleiten. Und dann sind wir bei Kali nicht in die Hinterstube hingefallen. Und dann ist ja auch von den vielen Nippen an Grochenschnäpse Mollumi geworden. Aber Geld ist futsch jette. Ich brauch Merker und Pfennige jette. Wie viel mussten haben? Was denn? Geld. Hör mal, Jette, der Glockenläuten. Oh, was mich den Nasenbluten die ganze Nacht schon geärgert hat. Wir hatten dir ein Handgelenk so eine Striemel gekratzt, Bruno. Heute Morgen um 3:30 hätte das Glockenläuten noch hergekonnt. Oh, Jesus, mein Heiland, das ist ja nicht wahr. Das kann ja nicht menschenmählich sein. Das hat dir nicht erhissen, Bruno. Mein Bruno ist nicht zu spaßen, Jette. Ja, und wenn sie die aber festsetzen? Na gut, dann mach ich einen Bammelmann. Wir haben so auf Charite mal wieder was zum Sezieren. Das ist ja nicht wahr. Was hast du getan, Bruno? Du bist eine alle verdrehte Person, Jette. Ihr sagt immer, dass ich zu Jan eine Schnitze bin. Aber wenn Jan nicht mehr geht, dann braucht er mir Jette. Ja, und wie denn? Hast du mich gedroht, das soll ich mir blicken lassen? Das hast du ja so ein Bruno. Hast du das nicht? Eine halbe Nacht halt mit ihr getanzt. Nun sind wir auf die Straße gegangen. Dann war ein Hermit gekommen, verstehst du? Und wie dass ich zu dem gesagt habe, dass ich von Menschwesen mit die Dame ein Hähnchen zu pflicken habe und einen Schneidering aus der Buchsen gezogen, ja, da hat er natürlich Reis ausgenommen. Nur habe ich zu ihr gesagt, ängstigen Sie sich nicht, Fräulein. Wo jutwillig sind und wo kein Lärm schlagen und nie nicht mehr bei meiner Schwester nachfragen nach ihr Kind, soll alle ganz jüdlich in Juden vereinigt sind. Ja, und dann ist sie mit mich gehandelt, ein Stückchen. Na und? Na und? Ja, und. Und da wollte sie nicht. Und da fuhr sie mit einmal nach mir in den Jogel, dass ich denke, wie ein Bella der toll geworden ist und hat da Saft in den Knochen gehabt. Dass ich gleich denke, dass ich soll alle werden und. Da war ich nur auch ein bisschen frisch und da war ich. Da war halt so gekommen. Und welche Zeit war's? So rum zwischen 4 und 3. Der Mond hat einen großen Hof gehabt. Auf dem Zimmerplatz hinter den Blanken ist ein alter Luder von Hund immer rufgesprungen und angeschlagen. Und dann dreppelt es. Und dann ist ein Witter niedergegangen. Na, ist gut. Nur je, die verdient es nicht besser. Atje, jetzt. Nur sehen wir uns viele Jahre nicht, ja? Wo willst du denn hin? Ich muss erst mal 2 Stunden Länge lang auf dem Rücken liegen. Willst du das Kinnicken noch mal ankicken? Nee. Wieso nicht? Nee, jetzt in diesem Leben nicht. Okay, jetzt. Wacht mal, Jette. Ich hab hier ein Hufeisen. Das hab ich gefunden. Das bringt Glück. Ich brauch ihn nicht. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Das wollte ich nicht. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Schläft sie? Diese Frau ist mir grauenvoll. Sieh mal das Hufeisen, das sie in der Hand hält. Verzeih, Mama, ich konnte nicht anders. Auch mal jung gewesen, aber ins Wasser springen und so dergleichen. Mit solchen Drohungen spielt man nicht. Wie sieht ihr denn aus? Was hat denn Frau Jones? Ist sie krank? Ich bin so froh, dass du da bist. Ich habe plötzlich eine so lähmende Angst gehabt. Man verfällt nicht auf Ausflüchte, wenn nicht alles gleich so am Schnürchen geht, bei denen man nur, man lebt ja nur einmal zu verlieren und nichts zu gewinnen hat. Ich habe Mut. Ich denke auch nicht daran, etwa als lebensmüder Feige zu endigen. Außer wenn mir Walburga verweigert wird, dann freilich ist mein Entschluss gefasst. Das Leben ist lang und ihr seid heute noch Kinder. Im Übrigen habe ich bei Papa eine Art Waffenstillstand für euch ausgewirkt. Es war nicht leicht und wäre vielleicht unmöglich gewesen, wenn nicht die Morgenpost eine definitive Ernennung und Wahl zum Direktor in Straßburg gebracht hätte. Bruno? Ist Bruno weg? Habe ich geschlafen? Bruno, du gehst auf schlechte Wehe. Sind das die Glocken? Warum habt ihr mir denn schlaft mit der Axt über den Kopf hier aus? Was hab ich gesagt? Psst! Psst! Psst! Psst! Bloß zu niemand ins Sterbenswort, Frau Direktor! Sieh da, Timotheus! Die Kraniche des Ibikus! Gratuliert mir, Kinder, in 8 Tagen sind wir in Straßburg, alles Weitere findet sich. Übrigens, im Hauseingang stehen Schutzleute, und zwar so, dass sogar das Kinderbegräbnis der Witwe Knobbe ins Stocken gekommen ist. Was wäre denn das für ein Kinderbegräbnis? Wissen Sie das nicht? Das Söhnchen der Knobbe, das förmlich unter meinen Augen wahrscheinlich in Entkräftung gestorben ist. Das Kind von der Knobbe ist gestorben? Nun sagen Sie mal, ist dit nicht Jottes Finger? Dit Sie womöglich nicht Adelbertchen erwischt haben? Und dit nicht mein Adelbertchen mit Tod abgegangen ist? Diese Logik verstehe ich nicht. Na, Jette! Habe ich nur recht, das ist schnell gekommen, was? Was denn? Na, wisst ihr nicht, dass das ganze Manöver mit Schutzleuten und der Heimpolizei Brunos wegen in Gange ist? Wie denn? Wo denn? Was denn? Warum denn? Ich bin nun also ein Mann, der wo verkuppelt ist mit einer Frau, die wo einen Bruder hat, wo hinterher sind, weil der draußen womöglich unter einen Fliederbusch ihn hat umgebracht. Das ist gelogen! Mein Bruder tut sowas nicht! Das ist ja das Neueste, das Ungeheuer ist hier gewesen. Und wenn zurückkommen, bin ich der Erste, der dann die Gerechtigkeit ausliefern tut. Ach du Rotznäs, was willst du von der Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit ist doch nicht mal oben im Himmel. Kein Mensch nicht bei ihr. Jette, du warst ja nicht bei meiner Schwester. Hat mir Quack warum er eben gesagt. Haben sie Polizei festgestellt. Das haben sie gesehen. Bei der Spree in der Anlage. Hier! In der Laubenkolonie, wo du genächtigt hast. Was? Kommst du dann in das Haus alles kurz und klein demolieren? Nur so gut, so mit uns so weit gekommen ist. Jetzt ist zwischen uns beiden aber kein Verstecken mehr, was? Hat sich das polnische Mädchen wieder gezeigt, das neulich wie eine Löwin um das knopfische Kindchen gestritten hat? Ja, eben, das ist es. Das haben sie heute Morgen tot gefunden. Und jetzt sag ich, ohne dass meine Zunge im Halse abstirbt. Das Mädchen hat Bruno Michael ums Leben gebracht, fragen Sie Muttern. Kommt, Kinder. Nee, bleiben Sie mal hier. Was wollen Sie denn gehen? Bleiben Sie mal hier. Du brauchst nicht hier, du Fenster aufreißen und alle Welt auf die Jasse schreien. Plär! Dann siehst du mir bald nicht mehr wieder. Na, gut so, gut so. Ich rufe, wer hören will. Wie weit eine Frau mit ihrer Affenliebe zu ihrem Lump von Bruder gekommen ist. Diese hübsche junge Person, die das Kind beansprucht, ist heute tatsächlich tot. Ob sie hübsch oder hässlich gewesen ist, das weiß ich nicht. Aber dass sie heute ins Schauhaus liegt, das ist sicher. Gewisset, was sie gewesen ist. Ein schlechtes, gemeines Weibstück ist es gewesen. Womit Kerl hat abgeheben, hat Kind ja hat. Das hätte seine liebste Mutterleibe schon umgebracht. Ob sie mit Bruno auch was gehabt hat, wo soll ich das wissen? Kann Sinn, kann nur nicht Sinn. Also haben Sie doch das Mädchen gekannt, Frau John. Wo soll ich? Ich kann überhaupt nicht gekannt, Herr Direktor. Ich sage das bloß, was denn jeder, also wie denn jeder das von dem Mädchen geäußert hat. Sie sind eine ehrliche Frau und Sie ein ehrlicher Mann, Herr John. Aber bleiben Sie ehrlich. Bei solchen Gesindel bleib ich nicht! Hören Sie mal, wie das knackt. Wie Schutz hinter der Tapete runtergeschottert kommt. Eins ist im Arsch, eins ohne Kreuz, eins von Ratten und Mäuse zerfressen, eins schwankt hier, eins kann nur jeden Augenblick bis in den Keller durchbrechen, selber, selber! Was bist du mit Selma? Selma nimmt das Kind und reise ich mit Selma und das Kind und bringe mein Kind zu meiner Schwester. Versuch den Mann! Was denn soll mein Kind in so einer Umgebung groß wachsen? Das ist ja nicht dein Kind! Verstehst du mich? Ach ja, das wollen wir erst mal sehen! Selma! Selma! Ich schrei. Ich reiße das Fenster auf. Frau Direktor, Sie wollen Ihre Mutter Ihr Kind rauben. Das ist so mein Recht, dass ich Mutter von meinen Kindern bin. Wo ich nicht wartet, wäre schon vor 3 Wochen längst in der Erde verscharrt gewesen. Paul, das Kind ist aus meinem Leib geschnitten. Das Kind ist mit meinem Blut erkauft. Nicht genug, alle Welt ist hinter mich her und willet mich abjagen. Jetzt kommst auch du noch und machst es nicht anders. Mir kannst du tot machen. Mein Kinnicken sollst du nicht anfassen. Ich bin zurückgekommen nach Hause, Herr Direktor. Heute Morgen bin ich mit meinem ganzen Zeug auf den Lehrter angekommen. Hamburg. Altona. Alles abgebrochen. Bisschen Kinnicken auf den Arm nehmen. Bisschen Kinnicken auf die Knie nehmen, das war so ungefähr meine Inbildung. Paul, hier, Paul, reiß mir das Herz aus dem Leibe. Was? Was soll ich? Sie haben mir ruft, Herr John. Zieh doch an, Selma. Nimm das Kind in den Arm und dann begleitest du mir. Nee, das Kind fass ich nun nicht mehr an, Herr John. Wieso nicht? Nee, ich furcht mir, Herr John. Ich habe Sonne Angst. Was soll ich denn wissen, warum ich das polsche Mädchen hat mein Brüderkind weggenommen? Nun steht Junde Friedchen in Säken auf der Treppe. Mir wollen Sie in vier Säue schaffen, Frau John. Ja, dann freu dir. Schlimmer kann er nicht kommen, als er bei dich zu Hause ist. Soll haben, das Kindekind, was das polsche Freilein geboren hat, von Oberboden runter bei Sie, Frau John, in eine Wohnung getragen. Komm, mach das raus, komm's. Ich will ja auch nicht verraten, Frau John. Wahrheit! Wahrheit! Wahrheit! Wahrheit, bevor du mir nicht sagst, was mit Bruno und den polnischen Mädchen geworden ist und wo ihr womöglich den kleinen Kindeken habt in der Schaft, kommst du mir hier nicht von der Stelle. Lebt das Kind genau oder ist er tot? Nee, das Kind ist lebendig, Herr John. Na, das will ich nicht. Mach das hin, was will. Aber das tut ja nicht in Verdacht kommen, du es bloß, um Liederlichkeiten von deinem Bruder aus der Welt zu schaffen, die er womöglich eine Neugeborene vergriffen heißt. Ich, um hier ein Adelbärtchen vergreifen? Nein, ihr redet doch kein Mensch von Adelbärtchen, Jette! Jette! Ihr redet kein Mensch von Adelbärtchen! Ich sage dir, ich drehe dir den Hals um oder du sagst mir auf der Stelle, wo der Kleine von Bruno und der polnische Mädchen geblieben ist. Es ist doch bei Sie, Herr John. Was, wo ist es, Jette? Das zeigt nicht. Wahrheit! Sie kennen doch das Kindekind ganz gut, Herr John. Ich... Lass dir von so einer niederträchtigen Liehe nicht um Jan, Paul. Was tust du mir denn so ankicken? Das ist gemeinheit. Das sie mich nur auch noch wollen schlecht machen, Mutter John. Da will ich mir hinten noch Blatt von Mund nehmen. Wissen ganz gut, dass ich hab das Kindchen von den Freilein hier runtergetragen und da hat bei ihnen hier ein frisch gemachtes Bettchen gelegt. Das kann ich beschwören. Ja, du sagst, dass mein Kind nicht mein Kind ist. Sie haben überhaupt ja kein Kind nicht gehabt, Frau John. Das ist ja nicht wahr. Beschmutze mir nicht, Jette. Paul, ich konnte nicht anders. Ich musste das tun. Ich hatte dir einen Brief nach Hamburg Bescheid gesagt und dann warst du vergnügt. Oh. Und dann mochte ich nicht mehr zurück und dann dachte ich, das muss sein. Der kann auch auf andere Weise sind und... Mutter! Wenn das wahr ist, dann schäme ich mir ja einen Abgrund rennen. Also, das Kindeken hast du dir verschafft. Und als die eigene Mutter das hat haben wieder wollen, hast du sie einfach von Bruno umbringen lassen, weil... Du bist nicht mein Mann. Hey, Paul, du bist ja kein Mensch. Du bist einer, wo Gift in den Ohren und Hauer wie Wölfe hat. Nur seg dir, wie du bist. Ich verachte dir bis zum jüngsten Tag. Emil! Emil! Mensch, ja, alles in Ordnung hier! Ist alles richtig! Ja, jetzt reg dir mal nicht auf, Paul. Ja, aber da hast du wohl gelacht, Walter! Hast du wohl gelacht, Walter? Paul! Paul, du brauchst nicht leben! Nur hier gerade, du brauchst nicht leben! Was? Du musst jetzt mit mich unter der Erde kommen. Gebt auf Mutter nach. Mutter. Diese Frau ist verzweifelt. Mag diese entsetzliche Frau doch ruhig verzweifelt sein. Deshalb braucht sie das Kind nicht zugrunde zu richten. Mir sagt ein ganz bestimmtes Gefühl. Erst jetzt hat das Kind seine Mutter verloren. Das stimmt. Vater ist nicht, will nicht von wissen. Mutter war liederlich, nur ist es soweit. Das geht jetzt auch zugrunde. Herr John, Sie sollen auf die Straße kommen. Ihre Frau. Die ganze Straße steht voll. Ist ja kein Durchkommen. Arm ausgestreckt. Ihre Frau liegt lang auf die Sicht unten. Was ist denn geschehen? Herr J. Herr J. im Himmel. Mutter John hat sich umgebracht.